Verstopfung. Verstopfung ist wie, man wartet auf etwas, das dann einfach nicht. Dafür muss man oft auch noch recht viel Kraft aufbringen. Für all die Mühe kriegt man manchmal nur wenige Pünktchen. Oder es geht, aber eben nur ziemlich selten. 10-20% der Deutschen haben Verstopfung. Wer zu dieser Clique dazugehören will, sollte mindestens 2 der folgenden Anforderungen erfüllen. Man hat seltener als 3-mal pro Woche Stuhlgang. 1/4 aller Stuhlgänge sind besonders hart, oft in kleinen Pünktchenportionen. Man muss sie mit Kraft herausbefördern, schafft es nur, wenn man nachhilft mit Mittelchen und Tricks, oder man fühlt sich nicht vollständig entleert, wenn man das Klo verlässt. Bei Verstopfung arbeiten die Nerven und Muskeln des Darms nicht mehr ganz so zielstrebig auf ein Ziel hin. Meistens funktionieren Verdauung und Transport noch normal schnell, nur ganz am Ende vom Dickdarm ist man sich nicht mehr einig, ob das unbedingt sofort raus muss oder nicht. Ein guter Parameter für Verstopfung ist nicht, wie oft man auf die Toilette geht, sondern wie hart es ist, auf die Toilette zu gehen. Eigentlich sollen wir eine famos entspannte Zeit auf dem stillen Örtchen verbringen. Wenn dem nicht so ist, kann das zu großem Unbehagen führen. Es gibt Verstopfungen auf unterschiedlichsten Levels. Vorübergehende Verstopfung bei Reisen, wenn man krank ist oder während Stressphasen, aber auch hartnäckigere Verstopfungen, die zum Dauerproblem tendieren. Fast jeder Zweite kennt Verstopfung auf Reisen. Vor allem in den ersten Tagen kommt man einfach nicht richtig zu Potte. Das kann zwar ganz verschiedene Gründe haben, aber meist läuft es auf eines hinaus. Der Darm ist ein Gewohnheitstier. Die Darmnerven merken, welche Dinge wir gerne essen und zu welchen Zeiten in etwa. Sie wissen, wie viel wir uns bewegen und wie viel Wasser wir trinken. Sie merken, wann es Tag und Nacht ist und wann wir auf Toilette gehen. Wenn alles gut läuft, arbeiten sie munter und aktivieren die Darmmuskeln zum Verdauen. Aber auf Reisen wird unser Darmgewohnheitstierchen plötzlich völlig im Stich gelassen. Es gibt den ganzen Tag abgepackte Brote, seltsames Flugzeugessen oder neuartige Gewürze. Zur eigentlichen Mittagspausenzeit stehen wir im Stau oder am Ticketschalter. Wir trinken nicht so viel wie sonst, aus Angst, zu oft aufs Klo zu müssen. Und Flugzeugluft trocknet uns zusätzlich aus. Als wäre das nicht schon genug, bekommen wir auch noch einen saftigen Tag-Nacht-Jetlag-Verdreher. Die Nerven des Darms merken diese Ausnahmesituation. Sie sind irritiert und halten erst einmal inne, bis ihnen signalisiert wird, dass es weitergehen kann. Selbst wenn der Darm während eines so verwirrenden Tages seine Arbeit getan hat und sich erfolgreich zum Klogang meldet, setzen wir oft noch einen drauf und unterdrücken ihn einfach, weil es gerade schlecht passt oder wir unser Geschäft nicht so gerne fremden Toiletten anvertrauen. So können ein Urlaub oder eine Geschäftsreise ziemlich unangenehm werden.